Sie lieben das Leben, sind voll Übermut. So sind die Frauen von heute. Stehen wir mal im Regen, dann machen sie's gut. So sind die Frauen von heute. Selbst Wolken verschieben steht auf ihrem Plan. So sind die Frauen von heute. Wenn sie richtig lieben, dann fängt mancher Traum einfach zu leben an. Starke Frau für eine starke Zeit, ein Herz aus Gold fürs Glück bereit, das Herz genau am rechten Fleck, geradeaus geht sie den Weg. Eine starke Frau, ein starkes Gefühl, wir Männer sind schon fast am Ziel. Das Leben macht erst so richtig Sinn mit Frauen. Geht mal was daneben, dann packen sie an. So sind die Frauen von heute. So ist es halt eben, weil sie mit ihrem Charme alles erreichen kann. Eine starke Frau für eine starke Zeit. Ein Herz aus Gold fürs Glück bereit. Das Herz genau am rechten Fleck. Geradeaus geht sie. Frau, ein starkes Gefühl, wir Männer sind schon fast am Ziel. Das Leben macht erst so richtig Sinn mit Frauenpower mittendrin. Eine starke Frau für eine starke Zeit, ein Herz aus Gold fürs Glück bereit, das Herz genau. Geradeaus geht sie den Weg. Eine starke Frau, ein starkes Gefühl. Wir Männer sind schon fast am Ziel. Das Leben macht erst so richtig Sinn mit Frauenpower mittendrin. Neu bei Radio Heimatmelodie. Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.